auf, Joanne. Ja, du musst früher Bescheid sagen. Ja, wie soll ich gleichzeitig in den Plan schauen und auf die Straßenschilder achten? Das ist also Palmerston Crescent. Scheiße, ja. Ganz schön nah. Du hättest ja jeden Tag über den Weg laufen können. Weiß ich. Kannst du die Hausnummern erkennen? Das war 31. Verdammt schick. Dann müssen wir auf der anderen Seite gucken. Das ist Nummer 40. Und da ist eine Lücke, Joanne. Da wären wir. Und nun das Neueste über den Boeing-Absturz. Nach letzten Immer wenn so ein Flugzeug abstürzt, frage ich mich, ob sie drin war. Ob sie jetzt irgendwo liegt und tot ist. Deshalb hast du dich auf die Suche gemacht? Naja, ich habe immer gern gewühlt. Was? Ich habe eine Schwäche für fremde Schubladen und abgeschlossene Schreibtische. Schon immer. Als Dad starb, Heathers Mann, meine ich, fand ich diesen Briefumschlag in einer alten Keksdose in seinem Kleiderschrank. Joannes Unterlagen stand drauf. Es war der ganze Adoptionskram. Das war's wohl, was ich all die Jahre gesucht hatte. Ich habe rausgefunden, wo ich zur Welt gekommen bin. Der Ort nennt sich Grange House. Wo liegt das? In Kent. Ein Heim für Mütter und Babys. Bist du hingefahren? Hab's mir nur von außen angeguckt. Ein großes, altes Gebäude von Nonnen geführt. Naja, dann habe ich eines Abends Cilla Black in der Glotze gesehen. Und da dachte ich, ich kann sie finden, wenn ich's nur wirklich will. Und jetzt hast du es geschafft. Ich kann es noch immer nicht glauben. Was wirst du tun? Ich wollte nur sehen, wo sie wohnt. Keine Lichter an. Hübsches Haus. Das nötige Kleingeld hat sie. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Soll ich rübergehen und durchs Fenster gucken? Sheila, spinnst du? Ja, war nur ein Witz. Deine Witze kenne ich. Und du hast einfach ins Telefonbuch geschaut und ihren Namen gefunden? Ja, schließlich und endlich. Hab allerdings Monate dafür gebraucht. Penelope Vernon. Reizender Name. Ja, ich frag mich, wie sie wohl ist. A Quick Killing in the City. Kriminalhörspiel von Ed Thomason. Aus dem Englischen von David Kotjewitz. Also, Michael, du gibst uns Rückendeckung. Niemand darf an dir vorbeizuflattern. Okay. Was ist mit Gavin los? Hoffentlich macht er keine Dummheiten. Auf die Gewinner wartet heute Abend eine Kiste Champagner. Bleib in Deckung, Michael! Entschuldigung. Gavin ist vorne. Wenn er das Zeichen gibt, rücken wir zwei vor bis zu diesen Sensen, Penny. Verdammt ruhig, was? Jemand muss den ersten Schuss abgeben. Kein Ziel in Sicht. Vorsicht! Da vorne bewegt sich was! Ah, Scheiße! Das hat mich erwischt! Gavin, runter! Oh, Mist! Ich glaube, es hat mich auch erwischt. Ich bin raus! Ich hab jemanden getroffen! Du kannst mit diesen Dingern verdammt gut schießen, Penny. Da oben lauert noch einer. Wartet, dass wir uns bewegen. Wir ziehen uns besser zurück. Versuchen einen anderen Weg. Wir können ihn fertig machen, wenn wir ihn in die Zange nehmen. Du klingst schon wie Schwarzenegger. Hasta la vista, Baby. Michael. Wir können ihn aber nicht in die Zange nehmen. Warum nicht? Naja, da ist eine feste Wand auf der einen Seite und die andere Seite ist abgesperrt. Unter dem Plastikband kann man durchschlüpfen. Das ist gegen die Regeln. Aber erfolgsversprechend. Aber es ist doch nur ein Spiel. Und wir werden es gewinnen. Wir haben diese Kiste Champagner gewonnen, weil wir die Regeln gebrochen haben. Die Predator-Regeln sagen ausdrücklich, dass das Gelände auf jede Art und Weise genutzt werden kann. Von Absperrung ist nicht die Rede. Exakt. Danke, Michael. Wie im Spiel, so im Leben. Man muss sich nur auf das Ziel konzentrieren. Also aufs Gewinnen. Anzunehmen. Total auf das Ziel konzentriert. Das gefällt mir, Michael. Könnte unser Firmenmotto werden. Also dann, bis Montag in der Firma. Bis Montag. Bis Montag. Ja, okay, Montag. Gibt es heute wieder jede Menge Geld zu gewinnen, Leute. Wollt ihr etwas abhaben? Natürlich wollt ihr. Und es ist so... Hallo? Hallo? Du wirst verfolgt. Ich bin direkt hinter dir. Aha, wie aufregend. Wollen wir noch irgendwo einen Drink nehmen? Sorry, Buck, ich fahre nach Hause. Ich bin kaputt. Ja, ich auch. Vielleicht werde ich langsam zu alt für all das. Unsinn, du hast dich heute Abend tapfer gehalten. Das meine ich nicht. Was meinst du denn? Penny, ich denke darüber nach, auszusteigen. Was meinst du? Raus, aufhören und das Geld genießen. Von den Zinsen allein könnte ich jetzt schon ganz gut leben. In deinem Alter? Mach dich nicht lächerlich. Du bist der erste Mensch, dem ich es erzähle. Verstehe. Wirklich? Nein, wenn ich ehrlich bin, nicht, Buck. Wünschst du dir Kinder? Ich weiß nicht. Ich schon. Ich hätte gern eine Familie. Irgendwann jedenfalls. Die Sache ist doch die, man hat nie so viel Zeit, wie man denkt. Und nun zurück zu unserem Gewinnspiel. Tja, Leute, 1000 Pfund. Ein hübscher Batzen Geld. Also, kommt und spielt. Und jetzt? Hey, Joanne, da kommt jemand, eine Frau. Runter, ich will nicht, dass ihr uns bemerkt. Falscher Alarm, zu alt könnte deine Oma sein. Da kommt wieder jemand. Joanne, das ist doch ein Typ. Aber er geht direkt zu ihrem Haus. Was meinst du, ist sie mit dem verheiratet? Ihr Mann ist gestorben. Woher weißt du das? Hab den Totenschein gesehen. Da kommt wieder eine Frau. Schick genug sieht sie aus. Verdammt, die holt die Schlüssel raus. Ich bin auch runter. Ich dachte schon, du kommst nie an. Hey, du bist ja schon da. Du erstaunst mich immer wieder. Wirklich? Wieso? Immer wenn ich glaube, ich würde dich kennen, zeigst du eine völlig neue Seite. Du denkst doch hoffentlich nicht immer noch über das Spiel nach. Du hast recht. Lass uns einen Champagner trinken, hm? Zur Entspannung. Gleich. Ich will nur eben die Kurse checken. Du kannst ja schon die Laken anwärmen. Der eiskalte Broker. Die Frau, die es in der Männerwelt geschafft hat. Sie arbeitet länger als alle, sie ist hartnäckiger, sie ist ehrgeiziger. Ich kenne sonst keinen, der sich mit Kursberichten in Stimmung bringt. Machen das die anderen nicht? Penny, du weißt, wie gern ich dich hab. Michael, lass es. Fang nicht schon wieder damit an. Warum muss bei dir alles nach Schema F gehen? Versteh mich bitte. Alles um uns herum ist ein verdammtes Chaos, voller Fallen. Man muss Ordnung schaffen, seinen Weg wählen. Sonst bleibt man auf der Strecke. Ich würde gern den Weg gemeinsam mit dir gehen. Oh Gott. Du hast mich doch auch gern. Ja, von Freitag auf Samstag. Glaubst du, der Typ, der vor ihr ins Haus ist, ist ihr Lover? Vielleicht. Oder ist ihr Lustknabe? Sheila. Ja, was ist schon dabei? Ihr Glück. Hat ein scharfes Auto und ein Handy hat er auch. Joanne? Ja? Was wirst du nun tun? Weiß nicht. Naja, du kannst ja nicht ewig hier sitzen und beobachten. Habe ich gesagt, dass ich das vorhab? Schau, sie kommt raus. Psst, beweg dich nicht. Sie soll uns nicht bemerken. Sieht echt nett aus, deine Mutter, Joanne. Willst du sie verfolgen? Sheila. Ja, falscher Alarm. Sie hat nur ihre Zigaretten aus dem Auto geholt. Und eine Flasche Shampoos. Die feiern eine Orgie. Hör endlich auf. Okay, wenn du mir sagst, was du vorhast. Hör auf. Hör auf, mich dauernd zu fragen, was ich tun werde. Sorry, aber was hast du vor? Ich weiß nicht, was ich vorhabe. Ich weiß es nicht. Okay, meine Levis-Freunde und Freundinnen. Ein neuer Tag. Nikkei und Dow Jones haben vorgelegt. World Stocks wird uns heute ein heißes Tension bescheren. Okay, let's go out there and make some money. Also, auf ein neues. Go and get some. Hi, Jerry. Hi, Pete. Hi, Sue. Jerry, Kaufe Ascot bei 45,5. Ja, Mr. Sachs? Mr. Sachs, ich glaube, heute ist etwas für uns drin. Susan, ich bin in einer Natürlich, Mr. Sachs. Jerry, ja. Sicher, Mr. Sachs. Lassen Sie es mir in zwei Worten sagen. Allein für heute kann ich Ihnen 6-12% versprechen, Mr. Sachs. Pete, okay. Vielleicht mehr, Mr. Sachs? Gefällt es Ihnen so, Mrs. Digby? Ach, ich werde das Haar hier noch ein wenig hochbürsten. Ja, ja. Sie werden groß und schließlich erkennt man Sie kaum noch. Wenn ich unsere Karen sehe, frage ich mich, wo ist das nette Mädchen von früher geblieben? So, das haben wir. Ich sehe meine Tochter nur, wenn sie etwas will. Diese Kinder. Ach, Sie haben Glück mit Joanne. Ein gutes, anständiges Mädchen, das weiß, was es will. Kommt nach der Mutter, nicht? Man tut sein Bestes. Ihr Mantel, Mrs. Digby. Nun, es hätte auch schlimmer kommen können. Zum Glück hat Karen noch keine Kinder in die Welt gesetzt und mich zur Großmutter gemacht. Das macht dann 7 Pfund, Mrs. Digby. Ich glaube, ich habe Ihre Tochter kürzlich mit so einer kleinen Punk-Lady gesehen. Ich hätte gedacht, Joanne macht einen großen Bogen um so eine... Naja, ich weiß auch nicht, was los ist mit Joanne. Sie hat dieses Mädchen bei einem Straßenfest kennengelernt. Sie heißt Sheila, kommt irgendwo aus dem Norden und lebt in einem dieser Abrisshäuser. Stellen Sie sich das mal vor. Jedem das Seine. Ha, bis nächste Woche dann, Mrs. Digby. Da bin ich wieder. Tag, Mrs. Digby. Ja. Guten Tag und auf Wiedersehen. Was hat die denn? Also es wäre besser, wenn du nicht so häufig mit dieser Sheila rumhängen würdest. Mama! Was meinst du, was das für eine Werbung ist? So wie ihr Haar aussieht und diese schmutzigen, schwarzen Klamotten. Sie ist nicht schmutzig. Ja, aber sie sieht schmutzig aus und sie vertreibt die Kundschaft. Sei nicht albern! Ich frage mich, was mit dir los ist, seit du diese Sheila getroffen hast. Das hat überhaupt nichts mit Sheila zu tun. Ja, womit denn? Mit gar nichts. Joanne! Ich gehe und sei unbesorgt, ich werde Sheila von deinem wertvollen Salon fernhalten. Von meinem Salon? Joanne, es ist auch deiner, vergiss das nicht. Sorry, bis später. Joanne! Penny und Michael gehen vor. Okay, Michael, du hältst dich dicht hinter mir. Ich werde wie eine Klette an dir kleben. 21, 22, 23 und... Ah! Gib ihn weg! Vorwärts, vorwärts! Go, go, go, go. Bitte schön, ein Newgie Brown, ein Wodka Lime. Sonst noch einen Wunsch? Eine Tüte Chips, bitte. Schon unterwegs. Chips machen fett und hässlich. Die sind für dich. Oh, danke. Bitte schön, einmal Chips. Hey, er steht auf dich. Sei ruhig. Ziemlich knackig. Ich stehe nicht auf Tattoos. Du weißt halt nicht, was gut für dich ist. Und du? Wie du immer rumläufst. Wenn du Streit suchst, dann verpiss ich mich lieber. Entschuldige. War nicht so gemeint. Überhaupt ist das eine Scheißidee. Nur weil deine Mutter hier in der Straße wohnt, müssen wir in diesem Kack-Juppie-Laden abhängen. Du verstehst das nicht. Nee, klar. Meine Eltern sind schließlich tot. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Schon gut. Achtung, Joanne! Was? Aber jetzt werd nicht rot. Dein Süßer kommt. Fehlt euch was? Nein, danke. Doch. Noch ein Wodka für mich. Sag mal. Ist das ein Opal an deinem Ring? Ja. Ich habe einen in meinem Ohr. Siehst du? Oh ja, er ist hübsch. Opal ist mein Lieblingsstein. Milchiges Feuer. Milchiges Feuer. Bevor jetzt hier die Hochzeitsglocken läuten, hätte ich auch gern noch einen Drink. Okay, wieder dasselbe? Klar. Gut, der Wodka und ein Newgie Brown sind schon unterwegs. Sheila musste das sein. Milchiges Feuer. Hab ich's nicht gesagt? Da ist was drin. Er hat schöne Augen. Auf seine Augen hab ich nicht geschaut. Dein Wodka Lime, ein Newgie Brown. Dankeschön. Gern geschehen. Du hast es niemand erzählt, oder? Ich meine, dass du sie gefunden hast. Nein, niemanden. Nicht mal deiner Mutter? Nein, sie hat so komisch reagiert. Als ich ihr gesagt habe, dass ich rauskriegen will, wer meine leibliche Mutter ist. Wie denn? Sie hat das Zimmer verlassen. So, als hätte sie mich nicht gehört. Seitdem habe ich ihr nichts mehr drüber gesagt. Naja, sie wird bestimmt nichts dagegen haben. Nein. Wogegen? Wenn du deine richtige Mutter kennenlernst. Kennenlernen? Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mich einfach vor ihre Tür stellen und klingeln. Einfach so? Ja, warum nicht? Ich weiß nicht. Du hast einfach Angst, stimmt's? Angst, dass sie nichts mit dir zu tun haben will. Sie hat mich schon mal weggegeben. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, sie war doch damals noch so jung. Noch nicht mal mit der Schule fertig. Sheila, es gibt Listen, in die sie ihren Namen hätte eintragen können, wenn sie mit mir in Kontakt treten wollte. Na und? Ich habe sie alle durchgesehen. Penelope Vernon steht nicht drin. Ja, vielleicht weiß sie nicht mal, dass es solche Listen gibt. Okay. Okay. Angenommen, ich klopfe einfach an ihre Tür. Was soll ich denn sagen? Was soll sie sagen? Ich meine, sie ist so schön und wohlhabend. Ja, wenn sie wohlhabend ist, ein Grund mehr, an ihre Tür zu klopfen. Sheila. Warum nicht? Verdammt nochmal, warum nicht? Wenn du was kriegen willst, dann musst du es fordern. Meine Mom und mein Dad, die haben ihr ganzes mieses Leben damit verbracht, nicht zu fordern. Und in einem einzigen Augenblick auf der Autobahn war alles vorbei. So ist das nämlich, Joanne. Schlafen kannst du noch lange genug im Grab. Wenn du eine gute Zeit haben willst, musst du nehmen, was du kriegen kannst. Ja, dann mach du's doch. Ach, sei doch nicht blöder. Jetzt, wo du so weit gegangen bist, kannst du nicht einfach alles wieder vergessen. Genau das werde ich tun. Joanne! Sheila, es gibt Leute, die wollen nicht alles nehmen, was sie kriegen können. Ich wollte nur wissen, ob sie noch lebt und wie sie so ist. Jetzt weiß ich's und die ganze Sache wird einfach wieder vergessen. Das glaube ich einfach nicht. Ja, ja, 10.000 zu 25. Michael. Kaufe weiter. Ja, Schätzchen, noch ein Augenblick. Sag, Blue Horse okay. liebt Gecko. 25,5. 26. Kauf. 26. Ich kaufe weiter. Alle in Gecko. Mr. Bei 54,5 steht in der Gruppe. Kauf, kauf, kauf. Ich gebe 56. Okay, ich halt mich auf dem Laufenden. Strike! Susan, hol, was du kriegen kannst. Kaufe, kaufe, kaufe. Piep, räum den Markt hier. Michael, wo bleibst du? Schieb deinen Arsch rüber! Hast du? Weitere 15.000 zu 58 steigen. Scheiße, Michael. Ich habe in gleicher Zeit 50.000 bei 56 auf 57. Ich kann nicht gleichzeitig rumlaufen und traden. Ich kann nicht, heißt, ich will nicht, Michael. Und jetzt ja, lass uns sehen, dass wir hier weiterkommen. Michael, geh rüber ins Büro. Okay, ein privates Gespräch für dich. Ja, sofort. Hallo? Das ist eine schöne Geschichte, kleiner Bruder. Was fällt dir an, hier anzurufen, Nick? Oh, komm, halt mir keine Moral. Du arbeitest also inzwischen für diesen Cowboy. Ich hatte auch mal eine kleine Penny. Du bist betrunken. Seit wann bist du überhaupt wieder draußen? Hast du nicht mit gerechnet? Gute Führung, kleiner Bruder. Bruder? Du bist für mich gestorben. Wow. So kenne ich dich ja gar nicht. Hat Penny dich so hart gemacht? Halt's Maul. Ich könnte dir was über diesen Cowboy erzählen, kleiner Bruder. Und über diesen harten Zahn. Nick. Ich könnte dir zum Beispiel erzählen, wie gut der alte Buck Penny abgeworben hat, als sie noch eine kleine Assistentin war. Er hat eine Schwäche für weibliche Angestellte von der Konkurrenz. Bettkantengespräche. Das ist lächerlich. So lächerlich, dass niemand Verdacht schöpft. Schon gar nicht die kleinen Assistentinnen selbst. Die genießen einfach die teuren Geschenke und Reisen. Solange es läuft. Aber wenn einer mal schlau werden sollte und versucht, den Anteil zu kriegen, der ihr eigentlich zusteht und nicht nur die Krümel, die vom Tisch fallen. Wenn du weißt, was ich meine. Nein, das weiß ich nicht. Das tu nicht so, Michael. Wie dem auch sei. Eigentlich wollte ich nur mal Hallo sagen. Und bestell doch Penny ein paar Grüße von mir. Hm? Ihrem süßen, kleinen Nick. Nick. Nick. Scheiße. Ich kriege euch alle, ihr Schweine! Gebt uns Feuer! Ja! Feuer frei! Und dann raus, wenn ihr die Ladung wollt! Und du hast dir das auch gut überlegt? Das Grün sah echt gut an dir aus. Mit diesem Kopf würden die mich doch nie nehmen. Aber nicht, dass du mir nachher die Schuld gibst, wenn doch noch ein vernünftiger Mensch aus dir wird. Du redest wie deine Mutter. Ist ja auch nicht alles Quatsch, was die Alten von sich geben. Manchmal spreche ich auch mit meiner Mom, weißt du? Mit deiner Mutter? Wirklich? Kannst du den Kopf bitte mal nach ihr drehen? Ja. Doch, ich bespreche alle meine Pläne mit ihr. Und antwortet sie? Ach, sei nicht albern. Nein, tut mir leid. Meine Mutter hat's immer gerochen, wenn man Mist bauen wollte. Kannst den Kopf wieder hochnehmen? Wenn ich irgendwas, komisches machen will, dann höre ich immer, wie sie sagt, nein, Sheila, so wird das nichts, Mädchen. Warst du mal beim Medium? Soll das ein Witz sein? Die Toten sind tot, meine Liebe. Ich bin mir da nicht so sicher. Den Kopf jetzt bitte mal zur anderen Seite, ja? Hast du schon mal eine Leiche gesehen? Nee. Du? Na klar. Ich war doch beim Bestattungsunternehmen und habe meine Mom und mein Dad gesehen. Ich hatte gedacht... Ja, sie hatten einen Autounfall. Aber die Leute, die sind die reinsten Maskenbildner. Stell dir vor, die haben meiner Mom einen Pony verpasst. Runter bis zu den Augenbrauen. Zu der Polizistin, die mich begleitet hat, hätte ich fast gesagt, sie würde sich im Grab umdrehen, wenn sie sich so sehen könnte. Ich habe mir gerade noch rechtzeitig auf die Lippen gebissen. Hast du geweint? Nein. Das war auch merkwürdig. Das erste Mal geweint habe ich ungefähr ein halbes Jahr später. Damals war ich schon hierher gezogen. Ich stand in Tewits Hill und wartete auf den Bus. Jemand hatte sein Fenster offen und ich hörte den Fernseher. Da klang auf einmal die Musik von der Sportschau. Als ich etwa 12 war, da kamen sie samstags immer früher aus dem Pub, um Fußball zu gucken. Dad hat mir immer Pommes mitgebracht. Jedenfalls hat mich diese verdammte Musik umgehauen. Ich stand an der Bushaltestelle und habe mir die Augen ausgeweint. Das kleine Waisenmädchen allein in der großen Stadt. Willst du deshalb zurück? Wie bitte? Willst du deshalb zurück in den Norden? Ach so, ja. Aber ich komme wieder. Sobald ich ein bisschen Geld zusammen habe. Hallo, ihr beiden. Joanne macht mir eine neue Frisur. Ha, das sehe ich. Schick, was? Blond steht dir gut, aber wieso diese plötzliche Verwandlung? Sheila fährt zurück in den Norden. Oh. Sie hat von einem Job gehört. Verstehe. Was für ein Job? Naja, in einem Büro. So, das war's, Madame. Aber wenn du in einem Büro arbeiten möchtest, dann musst du dir was anderes anziehen. Ich würde dir gern was leihen, aber in meine Sachen passt sie bestimmt nicht. Könnte ich dir was anbieten? Mom, sie will doch nicht deine Kleider tragen. Aber vielleicht ist es eine gute Idee. Kaffee ist fertig. Danke. Geschafft. Handtuch? Danke. Das brauche ich jetzt. Und dann gehe ich duschen. Du findest ja selbst raus, oder? Sicher. Was ist denn los? Noch mal traurig wegen deiner armen Hand? Es war trotzdem gut gestern. Ehrlich, ich bin gern fürsorglich. Du hast nicht mal gefragt, wie es passiert ist. Wie bitte? Meine Hand. Du hast nicht mal gefragt, wie ich mich verletzt habe. Ach so. Vermutlich beim Squash gestürzt. Nein. Ich habe jemanden geschlagen. Du hast dich geprügelt? Mit wem? Mit Nick, meinem Bruder. Mit deinem Bruder? Ach, ich dachte, dein Bruder wäre... Er ist draußen. Verstehe. Gott, wie die Zeit vergeht. Wieso hast du ihn geschlagen? Er hat die Tapete in deinem Schlafzimmer beschrieben. Was hat er? Unter anderem. Ich wollte ihm nicht glauben, also hat er Sachen aufgezählt, die wir beide überprüfen konnten. Verstehe. Er teilt noch weitere intime Erinnerungen mit mir. Also hast du ihm eine verpasst? Ja. Wie galant. Ich finde das nicht sehr witzig. Komm schon, sei kein Dummkopf. Nick ist lange vergessen und das mit deiner Hand tut mir leid, wirklich. Ach, scheiß auf die Hand. Ich wünschte nur... Ach, vergiss es. Was denn? Was ist denn? Hast du ihn auch so auf Distanz gehalten? Hör auf damit, Michael. Ich liebe dich. Michael, wir haben 1000 Mal darüber gesprochen. Wenn du Schluss machen willst... Das habe ich nicht gesagt. Also gut, dann werde ich jetzt unter die Dusche springen und du darfst ruhig wieder lächeln. Na gut. Ich trinke noch meinen Kaffee und dann mache ich mich auf den Weg. Ich muss jetzt unter die Dusche. Bis Montag. Bis Montag. Michael. Ja? Und lass den Kopf nicht hängen. Nächsten Freitag gehöre ich wieder dir. Natürlich. Nächsten Freitag. Von Freitag bis Samstag. Ich gehe schon. Oh. Bitte? Ich wollte... Die Dame des Hauses? Ja. Sie ist gerade unpässlich. Wie bitte? Ein Scherz. Ach so. Um genau zu sein, sie duscht. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Nein, Ich komme wieder. Wer war denn das? Ein Mädchen. Was wollte sie? Hat sie nicht gesagt. Zeugen Jehovas. Glaube ich nicht. Sie will sich noch mal melden. Okay, wir nehmen die Jungs jetzt in die Zange. Gavin, du gibst uns Deckung. Michael rechts, ich nehme die linke Seite. Deckung, die wollen uns überrennen. Oh, Scheiße, er hat mich erwischt. Wow, volle Breitseite. Quatsch nicht, wir müssen hier raus. Aber was ist mit Michael? Er ist raus, sehen wir zu, dass wir unseren Arsch retten. Wir nehmen, was sicher, wir kriegen Mr. können bis 26. Ich weiß, dass wir letzte Woche knapp 2 Millionen verloren Susan, haben, aber heute holen wir uns das alles zurück. Penny? Natürlich, Mr. Sachs. Bug für dich, auf Leitung 12. Okay. Penny? Was gibt's? Berg. Im Frankfurter Büro? Ja, ich treffe gleich jemanden von heute. Könnte ich gut hier gebrauchen. Setz dich in den nächsten Flieger. Gut. Probleme? Buck ist ziemlich aufgeregt. Ich muss sofort nach Frankfurt. Ich fahre dich zum Flughafen. Ich brauche noch ein paar Kleinigkeiten von zu Hause. Also, soll ich dran gehen? Scheiße, Michael, ich muss meine Sachen packen. Penny Vernon ist im Moment leider nicht zu sprechen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo? Du kennst mich nicht. Aber du wirst dich an mich erinnern. Ich will jetzt nicht so lange sprechen, bloß... Naja, erinnerst du dich noch an Grange House? Komm mal schnell! Ganz in der Nähe von hier gibt's einen Pub, The Bell. Ich werde heute Abend zwischen 8 und 9 da sein. Penny, wer ist dieses Mädchen? Was? Du bist ja leichenblass. Ich bin okay. Du kennst dieses Mädchen? Nein. Nein. Hallo? Oh, Buck. Ich bin schon unterwegs. Ich sag's ihm, bis später. Buck sagt, du sollst hier so lange meinen Platz einnehmen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gibt's noch Zwiebelschnips? Er wird's nicht mögen. Wer? Dein Freund. Zwiebelgeruch. Irre sexy. Welcher Freund? Du hast gesagt, du willst jemanden treffen. Aber ich habe nichts von einem Freund gesagt, oder? Bitte schön. Hau rein. Sieht sowieso nicht so aus, als ob er noch kommt. Nein. Gib mir Kleingeld fürs Telefon. Bitte. Wenn du gerade zu viel zu tun hast, ich werde in diesem Pub sein. Jeden Abend. Zwischen 8 und 10. Dort können wir reden. Wir verstehen uns bestimmt. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie du aussiehst. Das war's für heute. Gute Arbeit. Gut, in Ordnung, Leute. Wir sind mit Interbank fertig und geben Nachricht nach New York. Danke. Levis Bank, guten Tag. Augenblick, Mr. Rogers. Michael, Buck auf Apparat 9. Michael hier. Michael, ich mache mir ziemlich Sorgen um Penny. Ich verstehe nicht. Sie ist doch bei dir, oder? Schon, aber irgendwas stimmt nicht mit ihr. Und da dachte ich, du könntest mir vielleicht etwas erzählen. Aber... Michael, normalerweise mische ich mich nicht in die Privatangelegenheiten meiner Kollegen, aber wir spielen hier mit hohem Einsatz. Und ich brauche die ganze Penny. Also, was ist mit dir und ihr? Was soll mit uns sein? Hast du Penny sitzen lassen? Sitzen lassen? Sie bringt hier einfach nicht die gewohnte Leistung. Hört ständig ihren Anrufbeantworter ab. Das heißt für mich, dahinter steckt ein Mann. Hat sie das gesagt? Nein, sie sagt mir gar nichts. Das ist das ganze Problem. Ich glaube nicht, dass sie ein Problem mit mir hat, aber... Aber? Vielleicht weiß ich, wo das Problem liegt. Dann räume es aus dem Weg. Ich will's versuchen. Versuchen ist zu wenig. Du wirst es lösen. Bitteschön. Die meisten nennen mich übrigens Savvy. Bevor du fragst, wofür das die Abkürzung ist, sag ich's dir. Seven Up. Als Kind war ich süchtig nach dem Zeug. Guter Name für einen Barmann. Du heißt Joanne, oder? Stimmt. Woher weißt du, wie ich heiße? Sheila hat erzählt, du hättest einen Friseursalon. Ja, Sheila. War die hier? Regelmäßig die letzten Abende. Sie wollte doch nach Norden. Dreh dich mal um. Wenn man vom Teufel spricht. Oh, Joanne. Hallo, Sheila. Joanne, was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ein Yuki Brown? Komm, lass uns hier raus, schnell. Warum? Ich brauche Frischluft. Sheila, lass das. Warum hast du es so eilig? Sag mal, hast du was mit Savvy? Es tut mir leid, Joanne. Okay. Ich glaube, der Typ wäre so und so nichts für mich gewesen. Ich sollte besser auch meine Finger von dem lassen. Verheiratet. 3 Kinder. Echt? Ja, echt. Eigentlich ein Grund, nicht mehr in diesen Pub zu gehen. Meine Mom hat immer gesagt, um 2 Sachen sollte man einen großen Bogen machen. Um Alkohol und verheiratete Männer. Apropos, wann geht's denn los? Hä? Nach Norden, der Job. Ah ja. Er willst du noch hinfahren? Ja, natürlich, morgen. Schätze, jetzt gibt's nichts mehr, was dich erhält, hä? Wie? Na ja, Savvy. Ach so, nee, schon vergessen. Ja? Hallo, Nick. Bruderherz, das ist ja eine Überraschung. Wie hast du denn meine Nummer? Du ziehst einen Schweif wie ein Komet hinter dir her. Sollst du mir Grüße von Penny ausrichten? Halt's Maul. Ah, du bist hinter unsere kleine Affäre gekommen. Deshalb rufe ich nicht an. Oh, da muss es wohl was Wichtiges sein. Ich biete dir eine runde Summe und ein Ticket nach Kanada. Das klingt nicht nach einem Job für die Lohnsteuerkarte. Wir haben ein kleines Problem. Du und die Firma oder Penny und du? Genau genommen die Firma und Penny. Was hältst du von mir? Penny wird erpresst. Glaube ich zumindest. Da sind so komische Anrufe und da war ein blondes Mädchen an ihrer Tür. Und was soll ich da tun? Einfach rauskriegen, was sie will. Warum machst du es nicht selber? Ich will da nicht reingezogen werden. Vielleicht hat Penny irgendwelche krummen Dinger gedreht. Insidergeschäfte und so. Das Mädchen hat etwas von Grange House gesagt. Grange House? Nie gehört. Vielleicht ein Code für irgendein großes Ding. Wär's nicht besser, wenn wir hier abwarten, bis sie sich rühren? Warten heißt verlieren, Gavin. Move, move, move! Move, move, move! Earl's Court, 78. Das Jahr, in dem auch Budokan rauskam? Genau. Ein Doppelalbum, ich hab's zu Hause. Ziemlich heiße Scheibe. Aber ich gehe noch weiter zurück. Ich höre noch Blonde on Blonde. Everybody must get stoned. Apropos Blondinen. Was denn? Das ist sie. Tatsächlich? Hallo, mein Schatz. Hallo, Savvy. Das Übliche? Logo. Dylan ist nicht so dein Ding, oder? Schon mal von gehört. Dieser Gentleman und ich, wir waren beide 78 in Black Bush. Mein Dad war dort. Wirklich? Mein Dad hat ein Plakat mitgebracht, das hing jahrelang hinten in unserer Küche. Erst als der alte Bob auf den Esoterik-Trip kam, hat er es abgenommen. Scheint ein guter Kerl zu sein, dein Dad. Er war's. Hör mal, der Drink geht auf meine Rechnung. Oh, danke. Entschuldigt, Leute, ich muss mich mal um die anderen Gäste kümmern. Wo kommst du her? Yorkshire? Natürlich komme ich aus Bloody Yorkshire. Also, was soll diese Geschichte mit Grange House? Oh, wie bitte? Bist du Sekretärin dort? Nein, Telefonistin. Hast etwas aufgeschnappt, was du nicht hättest hören dürfen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das weißt du sehr wohl. Hör auf, du tust mir weh. Ist alles okay? Penny Vernon schickt mich. Alles okay. Was hat sie dir erzählt? Du willst Geld, stimmt's? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Wer bist du? Bist du von der Polizei? Das macht keine Witze. Ich mach das hier aus Gefälligkeit. Vielleicht könnte ich dir auch einen Gefallen tun. Wie meinst du das? Penny Vernon ist in die Sache verwickelt, stimmt's? Du hast rausgefunden, dass es um eine hübsche Stange Geld geht. Und jetzt willst du einen Teil abkriegen. Gut, den kann ich dir besorgen. Aber ich... Werd jetzt nicht nervös. Bleib sitzen und hör mir zu. Das Ganze funktioniert nur, wenn du alles mir überlässt. Verstanden? Ich weiß nicht. Macht nichts. Je weniger du verstehst, desto besser. Für dich, meine ich. Gavin, du tust, was ich sage. Wir halten rechts und links auf die Verschläge und brechen durch. Wir werden sie einfach überraschen. Lass uns rausgehen, ihnen die Eier abschneiden und sie ihren Müttern in die Hälse stopfen. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Hier, Michael, nimm noch einen Schluck. Lass uns noch eine Flasche bestellen. Noch so eine, bitte. Gerne, der Herr. Noch einmal den Champagner. Als der Schriftzug auf dem Bildschirm erschien, Ernecott, vom Handel ausgesetzt, ich konnte es einfach nicht fassen. Vielen Dank, Norman. Tausend Dank, du alter Wichser. Hey, hey, was ist los, Michael? Nichts. Warum? Du schaust ja ständig auf die Uhr. Halt dich auf. Entschuldigung, Gavin, ich muss gleich nochmal weg. Aha. Vielleicht die mysteriöse Frau? Wovon sprichst du? Die rätselhafte Freitagnachtfrau. Was? Wie kommst du denn darauf? Die ganze Abteilung redet von nichts anderem. Komm, komm, spann mich nicht auf die Folter. Hier ist Champagner. Entschuldigung. Hallo? Wie? Habe ich schon... Ach so, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, bis bald. Es war Frankfurt, Gavin. Und? Sie sind ziemlich gut gelaunt. Und Backsäfte sprießen. Penny ist heute Nacht mal wieder fällig. Wie meinst du das? Hey, du kennst doch Buck. So ein Gemetzel turnt ihn an wie nichts. Und er und Penny, ist doch eine alte Geschichte. Wovon redest du? Du weißt davon nicht. Egal. Ich muss los. Du siehst erschöpft aus, Penny. Ich war nicht in Bestform, tut mir leid. Am Ende warst du erstklassig. Zum Glück hat Lamont so lang durchgehalten. Ja, was für ein Arschloch. Ich bräuchte nie wieder zu arbeiten. Stimmt. Wäre schlimm, wenn ich aussteige. aus dem Job? Ja, irgendwie war ich Anfang der Woche unsicher. Das habe ich gemerkt. Nein, da steckt etwas anderes dahinter. Das habe ich schon vermutet. In meiner Vergangenheit... Vergesst die Vergangenheit. Lebt die Zukunft. Du weißt doch, was ich gesagt habe, Penny. Mein Angebot steht noch. Ich nehme dich mit zurück in die Staaten. Ich kaufe dir eine Ranch. Du kannst Pferde züchten. Das ist nett von dir. Irgendwie höre ich da immer ein Aber im Hintergrund. Buck, ich muss dir was erzählen. Es gibt jemanden, von dem ich nichts weiß. Ja, nein, nicht so, wie du denkst. Es geht nicht um einen anderen Mann. Es geht um meine Tochter. Deine Tochter? Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast. Damals, als das alles passiert ist, habe ich die ganze Zeit geweint. Aber. Obwohl Mom sehr viel Verständnis hatte. Sie hat sich eher selbst Vorwürfe gemacht. Heute Morgen habe ich eine Vorlesung über die neue Frau gehalten. Über den Ausbruch aus der Geschlechterrolle. Dein Vater, ich gehe runter. Dad wusste natürlich schon Bescheid. Sie ist in der 9. Woche. Großartig. Ein erstklassiges Zeugnis, einen Studienplatz in Cambridge, die Welt stand ihr offen. Sie kann immer noch zur Universität. Und einen Kinderwagen schieben. Ich glaube kaum. Ellen, Frauen haben heute mehr Freiheiten. Schatz, sie ist nicht eine deiner Studenten. Tatsache war, er hatte alles längst geplant. Annie, viele Leute reißen sich darum, ein Baby zu adoptieren. Terry McKenney hat mir die Adresse gegeben, auf dem Land, Grange House, sehr diskret. Penny, mein Schatz, damit ersparst du dir viele Schwierigkeiten. Und du kannst deinen eigenen Weg gehen. Ich halte es nicht aus. Als ich sie weggab, war ich wie betäubt. Du kleines, dieses Zimmer werde ich nie vergessen. Dunkel, ohne Fenster. Süß. In der Mitte die Trennwand, daneben die Tür. Hast du Baby frisch gewickelt? Gut. Gib Baby mir. Nun warte hier. Drei Mädchen waren vor mir dran. Es war, als ob man auf seine Hinrichtung wartet. Bitte schön. Ist sie nicht hübsch? Sie ist sehr zückend. Vielen Dank, Schwester. Bitte. Also, na komm. Ach ja, eine kleine Spende, Schwester. Gott segne sie. Gut, das war's dann, Penny. Dein Vater wartet mit dem Auto auf dich. Ich wurde zur Hintertür herausgeführt. Alles in Ordnung, Schatz? Gib mir die Tasche. Ich packe sie nach hinten. Ich hatte meine Gefühle irgendwie betäubt. Bis zum Schluss. Als ich mich ins Auto setzte, träufelte Milch aus meiner Brust. Ich hoffte, Dad würde die feuchten Flecken nicht bemerken. Und dann spürte ich einen heftigen Stich. Und es tat mir so leid, dass sie als Mädchen zur Welt gekommen war. Michael? Also? Sie will 30.000. 30.000? Du wunderst dich, dass du so billig davonkommst. Aber man bedenkt, um was es geht. Um was geht's denn? Du spielst immer noch das Unschuldslamm. Nick, wie ich dir gesagt habe, so ich... So gut. Aber willst du wissen, um was es geht, Michael? Nein, du hast recht. Je weniger ich weiß, desto besser. Auf diese Weise tust du nur eines. Du schenkst deinem Bruder 60.000 Pfund. 60? Eben hast du 30 gesagt. Oh, vergiss bitte nicht meinen Anteil. Ich gehe davon aus, dass ich wenigstens so viel wert bin wie so eine kleine Telefonistin. Egal. Wie ich höre, hattest du eine gute Woche. Was sind schon 60 Riesen? Buck Rogers erwartet, dass ihr so viel an einem Wochenende ausgebt. Bloß um allen zu zeigen, wie gut ihr euch gehalten habt. Das sieht so raus, oder? Michael? Ich erinnere mich noch daran. Man muss sein Image pflegen. Den alten Buck bei Laune halten. Buck hat nichts damit zu tun. Er braucht doch nichts damit zu tun zu haben, solange ihm niemand etwas erzählt. Du bist ein Schwein. Ganz und gar nicht. Du kriegst, was du wolltest. Mir steht dasselbe zu. Also gut. 60.000. Natürlich in bar. Natürlich. Gut. Ich krieg euch. Ich krieg euch alle. Ja! Ja! Ja! Ja! Ihr dreckigen Schweine! Ich will euch was zu fressen geben! Da, da, da, da, da, da, da! Da, da! Ja! Hallo, Dave. Hat ganz schön lang gedauert. Ziemlich kühl hier. Ich glaube, ich habe eine Überraschung für dich. Was hat Penny gesagt? Gar nichts. Ich habe das Geld für dich. Du hast was? 5 Mille. 5.000 Pfund? Ganz genau. Hab doch gesagt, dass ich das Geld beschaffe, oder? Oh, scheiße. Oh, ich weiß nicht, Dave. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Das wolltest du doch. Oder etwa nicht? Doch. Ich kenne auch ein wärmeres Örtchen als das hier. Das ist die Bedingung, damit ich das Geld krieg? Komm endlich, steig ein. Dave, du brauchst mir nicht weh zu tun. Du kriegst es so, wenn ich die Kohle hab. Was? Ach, Quatsch. Ich rühre dich nicht an. Und jetzt steig endlich ein. Okay, Susan. Wenn der Wichser uns nicht die 50.000 zu 23 abdrückt, dann sag ihm, dass wir ihn bei E-Map verdammt nochmal an die Wand drücken werden. Pete, eine Sekunde. Jerry, ich bin gleich bei dir. Susan, hast du verstanden? Verdammte Scheiße. Gut. Sonst fress ich deine Muschi. Jerry, hol Ex-Banne zu jeder Kondition. Zu jeder, habe ich gesagt. Pete, raus aus Quistone, aber Dalli. Zucker? Wie bitte? Du bist ja ganz woanders. Entschuldige. Du vermisst Sheila, stimmt's? Ja, stimmt. Ist ein merkwürdiges Mädchen, finde ich. Du kennst sie nicht, sie hat mir viel beigebracht. Ach, Joanne. Doch, hat sie. Dann was denn zum Beispiel? Naja, sie ist wirklich eine, die sich nimmt, was sie braucht. Ich schäme mich für mich selber. Ach komm, sei doch nicht albern. Du arbeitest, du hast ein Geschäft, du machst es ganz prima und ich bin dir dankbar dafür. Es gibt im Leben mehr als Arbeit und Geschäft. Ja schon, aber es ist eine gute Grundlage. Stimmt. Aber man kriegt etwas nur, wenn man es auch verlangt. Aber wovon sprichst du, Joanne? Ich gehe raus. Aber wir haben noch gar nicht gegessen. Ich habe keinen Hunger. Wir können ihn fertig machen, wenn wir ihn in die Zange nehmen. Hasta la vista, Baby. Wie viel hast du? Weitere 15.000 zu 58 steigen. Scheiße, Michael. Ich habe in gleicher Zeit 50.000 bei 56 auf 57. Kann ich gleichzeitig rumlaufen und traden? Ich kann nicht, heißt, ich will nicht, Michael. Das ist genial. Aber erfolgsversprechend. Das ist doch nur ein Spiel. Und wir werden es gewinnen. Ich denke darüber nach, auszusteigen. Was meinst du? Raus. Aufhören und das Geld ist. In deinem Alter? Mach dich nicht lächerlich. Hallo? Du kennst mich nicht. Aber du wirst dich an mich erinnern. Ich will jetzt nicht so lange sprechen, bloß... Naja, erinnerst du dich noch an Wayne Sharps? Penny, wer ist dieses Mädchen? Was? Du bist ja leicht und blass. Ich bin okay. Du kennst dieses Mädchen? Wolltest du dir kennen? Ich weiß nicht. Ich schon. Ich hätte gerne eine Familie. Irgendwann jedenfalls. Die Sache ist dort die... Man hat viel zu viel Zeit, die man behält. Wenn du gerade zu viel zu tun hast, ich werde in diesem Pub sein. Jeden Abend. Zwischen 8 und 10. Dort können wir reden. Wir verstehen uns bestimmt. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie du aussiehst. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Wirst du sie treffen, deine Tochter? Vielleicht. Und dann? Hör auf, Buck. Hör auf, mich dauernd zu fragen, was ich tun werde. Good Choice Hotel. Guten Tag. Guten Tag. Verbinden Sie mich bitte mit Nick Payne. Tut mir leid, Mr. Payne wohnt nicht mehr hier. Ach so. Hat eine Nachricht für mich hinterlassen? Wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann? Tut mir leid, er ist nicht mehr in England. Nicht mehr in England? Er ist heute Morgen nach Kanada abgeflogen. Er hat gesagt, er habe dort Familie. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir? Nein, nein, nein. Vielen Dank. Hab sie seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Dann ist sie also wirklich los. Die ist ein ziemlich zäher Typ. Und sie weiß, was sie tut. Glaube ich auch. Hey, was ist denn mit dem milchigen Feuer passiert? Wie bitte? Dein Ohrring. Ach so. Der Stein ist rausgefallen. Jetzt verstehe ich, warum es heißt, dass Opale Unglück bringen. Pass bloß auf deinen Ring auf. Du trägst gar keine Ringe? Nee. Jedenfalls nicht, bis ich unter die Haube komme. Du bist also nicht verheiratet? Machst du Witze? Sehe ich so aus? Entschuldigen Sie bitte. Was kann ich für Sie tun? Entschuldigung. Ich suche... Oh, hallo. Hallo. Bist du... Sind Sie... Ich bin Penny Warnen. Ich weiß. Ich bin Joanne. Morgen, Gavin. Morgen. Back möchte ich sehen, und zwar Too Sweet. Oha. Okay. Ist Penny da? Nein. Noch nicht gehört. Was denn? Sie kommt nicht mehr. Wieso das denn? Sie hat offenbar gekündigt. Alles noch nicht offiziell, ziemliche Geheimniskrämerei. Gekündigt? Ja, sie geht mit Back nach Amerika. Er nimmt sie mit? Und die hat doch eh keinen rangelassen. Weißt ja gar nicht, wie recht du hast. Was hast du gesagt? Ach, egal. Das war eine Woche, was? In jeder Beziehung. Ich möchte dir sagen, du warst erstklassig. Danke. Du hast den Laden super geschmissen. Danke. Hör mal zu. Jetzt möchte ich dein britisches Understatement mal ein bisschen aufmischen. Deine Beförderung ist von Dauer. Was sagst du jetzt? Also... Danke, aber... Du übernimmst Pennys Job. Verstanden. Und was ist mit Penny? Ich wollte, dass du es als Erste weißt. Penny und ich werden heiraten. Echt? Oh. Gratuliere. Vielen Dank. Es dauert noch eine Woche oder so. Penny hat gerade Besuch von ihrer Tochter. Danach bringen Penny und ich alles unter Dach und Fach und gehen zurück in die Staaten. Ich kaufe mir ein Baseballteam. Ihre Tochter? Ja, ich dachte, du weißt es längst. Das Mädchen auf dem Anrufbeantworter. Das war Pennys Tochter? Ja, sie hat das Mädchen 20 Jahre nicht gesehen. Sie hat sie damals zur Adoption freigegeben. Ist das nicht verrückt? Unglaublich, was für Sachen manchmal passieren. Liebe Sheila, wo immer du jetzt auch bist, vielleicht lässt du ja bald von dir hören, dann werde ich dir diesen Brief sofort schicken. Denk dir, wen ich endlich getroffen habe. Dein Plan hat irgendwie funktioniert. Penny ist sehr nett. Mit dem Geld hattest du übrigens recht. Und sie hat mir auch angeboten, in ihre Wohnung zu ziehen. Du würdest natürlich sagen, nimm's. Aber ich bin mir nicht sicher. Penny will mit ihrem Freund nach Amerika gehen und darüber bin ich auf eine Art froh. Ich mag sie gerne, das schon, aber ich weiß nicht, irgendwie wächst mir alles über den Kopf. Sicher, ich kann nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts geschehen. Aber Heather hat schreckliche Angst, dass ich sie einfach verlasse. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht albern sein, aber du weißt ja, wie sie ist. Wie auch immer, mit Heather komme ich schon klar. Noch was, bevor ich Schluss mache, Sheila. Ich kapiere nicht, warum du mich in deinen Plan nicht eingeweiht hast. Penny hat gesagt, du hättest versucht, uns zusammenzubringen, hättest dann aber kalte Füße gekriegt und dich aus dem Staub gemacht. Glaub bloß nicht, dass Penny oder sonst wer dir deswegen böse ist. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass du dich bald meldest. Alles Liebe, Joanne. Gestern wurde der Leichnam einer jungen Frau am Themseufer gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Frau um das Opfer eines Gewaltverbrechens handelt. Das Opfer ist ca. 20 Jahre alt, 6 Fuß groß und hat blond gefärbte Haare. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeiwache.